DJ-Session mit Nora and Pure. Hey, hey, Sektor, ihr hört 1 live und das mit der 1 live DJ-Session. In der letzten Stunde habt ihr das Set gehört von Chris Lake und hier geht's jetzt weiter mit Nora and Pio aus unserem 1 live DJ-Session Residence Team. Viel Spaß jetzt mit 60 Minuten in the Mix mit Nora and Pio. Session mit Nora and Pure. Hier ist 1 Live und das ist die dritte Stunde der 1 Live DJ Session. Wir haben heute unsere Resident DJ Nora and Pure für euch am Start. Sie ist mit ihrem einzigartigen Deep House Sound auf der ganzen Welt unterwegs und beweist mit jedem neuen Release, was sie für eine krasse Produzentin und DJ ist. Also macht mal laut und genießt ihr Set. We'll be right back. Live. DJ Session mit Nora and Pure. From where I would last survive to fall. Yeah. Oh, I like the feeling that I'm risking it all. Look how we're risking it all. Nora and Pure. Sie spielt euch ihr Residence-Set hier in der 1Live-DJ-Session gerade mit Fool Me von Wouter Achterberg. Als nächstes hat sie für euch The Maze von Crossing Path in der Warteschlange. Viel Spaß weiterhin mit ihrem Mix.

Wir sind mitten im Set von unserer heutigen Resident DJ Nora and Pure. Gerade mit At Least We Are Under the Same Moon von Raoul Vidal und David McKay. Jetzt hat sie für euch Seashell von Zomu im Gepäck. Viel Spaß damit. DJ Session mit Nora and Pure. Together. Let it all go. Das war die 1Live DJ Session für diese Woche mit mir, Mogwai, unserem Gast DJ Chris Lake, und gerade läuft das Set von unserer Resident DJ Nora Pure. Wenn ihr euch die Sets nochmal in Ruhe anhören wollt, könnt ihr das natürlich wie immer ganz einfach in der 1Live App machen. Da findet ihr alle Episoden der DJ Session jederzeit zum Nachhören. DJ Session mit Nora and Pure.